Yeah. Thank you. Kraft erstanden. Nun aber für mich bezahlet sei und das Gesetz an mir nichts mehr zu fordern habe, denn heute lässt Gott meinen Bürgen aus dem Grabe als aus dem Schuldturm wieder frei. Thank you. Wer ich heute